Sie waren auf den Höhen von Thibourville, als vor ihnen plötzlich Reiter dahinpreschten, lachend, Zigarren im Mund. Emma glaubte, den Vicomte zu erkennen. Sie drehte sich zur Seite und sah am Horizont nur die wippenden Köpfe auf- und abhüpfen im ungleichen Rhythmus von Trab oder Galopp. Eine Viertelmeile weiter mussten sie halten, um mit einer Schnur das Schweißblatt festzubinden, das gerissen war. Als Charles einen letzten prüfenden Blick auf das Geschirr warf, sah er etwas am Boden zwischen den Beinen seines Pferds und ergriff nach einem Zigarrenetui, das ganz in grüne Seide gefasst war und in seiner Mitte ein Wappen trug, wie der Schlag einer Karosse. »Da stecken sogar zwei Zigarren drin«, sagte er. »Die sind für heute Abend nach dem Essen.« »Du rauchst also?«, fragte sie. »Hin und wieder, wenn sich die Gelegenheit bietet.« Er schob den Fund in seine Tasche und gab dem Pferdchen die Peitsche. Als sie nach Hause kamen, war das Essen nicht fertig. Madame geriet in Zorn. Nastasie antwortete frech. »Hinaus«, sagte Emma. »So eine Unverschämtheit. Sie sind entlassen.« Zum Essen gab es Zwiebelsuppe und ein Stück Kalb mit Sauerampfer. Charles, der Emma gegenüber saß, rieb sich mit glücklicher Miene die Hände. »Schön, wieder daheim zu sein.« Man hörte Nastasie weinen. Er mochte die arme Person ganz gern. Sie hatte ihm einst an manchen Abenden Gesellschaft geleistet in der Öde seines Witwertums. Sie war seine erste Patientin, seine älteste Bekanntschaft in dieser Gegend. »Hast du ihr allen Ernstes gekündigt?«, fragte er schließlich. »Ja, wer sollte mich daran hindern?«, erwiderte sie. Dann wärmten sie sich in der Küche, während ihr Zimmer gerichtet wurde. Charles begann zu rauchen. Beim Rauchen spitzte er die Lippen, spuckte alle Augenblicke, lehnte sich zurück bei jedem Zug. »Das wird dir nicht bekommen«, sagte sie verächtlich. Er legte seine Zigarre weg, lief zur Pumpe und goss ein Glas kaltes Wasser hinunter. Emma griff nach dem Zigarettenetui, warf es gereizt zuunterst in den Schrank. Der nächste Tag war lang. Sie spazierte durch ihr Gärtlein, nahm immer wieder dieselben Wege, stand vor den Rabatten, vor den Spalierbäumen, vor dem gipsernen Pfarrer und betrachtete fassungslos all diese Dinge von einst, die ihr so vertraut waren. Wie fern der Ball bereits schien. Was rückte den vorgestrigen Morgen so weit weg vom heutigen Abend? Der Ausflug nach La Vaubyessard hatte ein Loch geschlagen in ihr Leben. Gleich jenen tiefen Rissen, die ein Unwetter während einer einzigen Nacht manchmal in die Berge gräbt. Doch sie fügte sich. Andächtig verschloss sie in der Kommode ihre schöne Toilette und sogar ihre Atlasschuhe, deren Sohlen gelb waren vom Wachs des glatten Parketts. Ihnen glich ihr Herz. Durch die Berührung mit dem Reichtum hatte sich etwas darüber gelegt, was nicht mehr verschwinden sollte. Sie wurde also zu einer Beschäftigung für Emma, die Erinnerung an diesen Ball. Jedes Mal, wenn der Mittwoch kam, sagte sie sich beim Erwachen, »Ach, vor 8 Tagen, vor 14 Tagen, vor 3 Wochen war ich dort.« Und allmählich verschwammen in ihrem Gedächtnis die Physiognomien. Sie vergaß die Melodien der Kontertänze. Sie hatte die Livreen und die Räume nicht mehr so deutlich vor Augen. Einzelheiten verflogen. Aber die Sehnsucht blieb. Oft, wenn Charles fort war, suchte sie im Schrank, wo es zwischen der gefalteten Wäsche lag, nach dem Zigarrenetui aus grüner Seide. Sie betrachtete es, öffnete es und schnupperte sogar den Duft seines Futters, eine Mischung aus Eisenkraut und Tabak. Wem gehörte es? Dem Vicomte. Vielleicht war es ein Geschenk seiner Geliebten. Auf einem Palisanderrahmen war es gestickt worden, dieses niedliche Ding, vor aller Augen verborgen. Viele Stunden hatte es in Anspruch genommen, und die weichen Locken der gedankenversunkenen Stickerin waren darüber gefallen. Ein Hauch von Liebe war eingedrungen in das Gewebe des Kanevas. Jeder Nadelstich hatte eine Hoffnung festgehalten oder eine Erinnerung. Und all diese ineinander verschlungenen Seidenfäden waren nichts als die Fortdauer der immer gleichen stillen Leidenschaft. Und dann hatte der Vicomte es eines Morgens mitgenommen. Worüber war gesprochen worden, als es noch auf den Kaminen mit den breiten Gesimsen lag, zwischen Blumenvasen und Pompadour-Pendülen? Sie war in Tostes. Er dagegen war jetzt in Paris, weit weg. Wie war dieses Paris? Welch gewaltiger Name! Immer wieder sprach sie ihn halblaut, um sich daran zu erfreuen. Er tönte in ihren Ohren wie die große Glocke einer Kathedrale. Er leuchtete vor ihren Augen, sogar auf den Etiketten ihrer Salbtöpfchen. Nachts, wenn die Fischhändler mit ihren Karren unter den Fenstern vorbeizogen und die Marjolaine sangen, wurde sie wach. Und während sie dem Geratter der eisenbeschlagenen Räder lauschte, das am Dorfausgang schnell leiser wurde auf der Erde, »Morgen sind sie dort«, sagte sie sich. Und in Gedanken folgte sie ihnen, die Anhöhen hinauf und hinab, über die Dörfer, auf der Landstraße im Sternenlicht. Nach einer unbestimmten Wegstrecke kam stets ein dunkler Ort, wo ihr Traum erlosch. Sie kaufte sich einen Plan von Paris und mit dem Finger auf der Karte wanderte sie durch die Kapitale. Sie lief die Boulevards entlang, hielt an jeder Ecke zwischen den Straßenzeilen vor den weißen Kästchen, welche die Häuser darstellten. Wenn ihre Augen endlich müde wurden, schloss sie die Lider und in der Dunkelheit sah sie Gaslaternen sich im Winde biegen, und zugleich Trittbretter von Kaleschen, die mit lautem Knall herunterklappten vor den Säulenhallen der Theater. Sie abonnierte La Corbeille, eine Zeitschrift für Frauen, und Le Sylph des Salons. Sie verschlang, ohne irgendetwas auszulassen, alle Berichte über Premieren, Pferderennen und Abendgesellschaften, interessierte sich für das Debüt einer Sängerin, die Eröffnung eines Geschäfts. Sie kannte die neuen Moden, die Adressen der guten Schneider, die Tage für den Bois oder die Oper. Sie studierte bei Eugène Sue die Beschreibung von Wohnungseinrichtungen. Sie las Balzac und George Sand, suchte dort imaginäre Befriedigung für ihre eigenen Gelüste. Selbst an den Tisch brachte sie ihr Buch und blätterte weiter, während Charles aß und zu ihr sprach. Die Erinnerung an den Vicomte kehrte bei ihren Lektüren immer wieder. Zwischen ihm und den erfundenen Figuren konstruierte sie Zusammenhänge. Der Kreis jedoch, dessen Mittelpunkt er war, wurde allmählich größer, und die Aureole, die ihn umgab, löste sich von seiner Gestalt, breitete sich aus und strahlte auf andere Träume. Paris, nebelhafter als der Ozean, funkelte so vor Emmas Augen in sattgoldenem Licht. Das üppige Leben, das in diesem Getümmel wogte, war jedoch aufgeteilt nach Bereichen, geordnet zu klar unterscheidbaren Bildern. Emma sah nur zwei oder drei, die ihr alle übrigen verdeckten und für sich allein die gesamte Menschheit ausmachten. Die Welt der Gesandten wandelte auf glänzenden Parketts, in spiegelverkleideten Salons, rund um ovale Tische, auf denen Samtdecken mit Goldfransen lagen. Da gab es Kleider mit Schleppen, große Geheimnisse, unter einem Lächeln verborgene Ängste. Dann kam die Gesellschaft der Herzoginnen. Hier war man bleich. Um 4 Uhr hieß es aufstehen. Die Frauen, arme Engel, trugen englische Spitze am Saum ihrer Unterröcke, und die Männer, verkannte Talente hinter der Maske des Leichtsinns, ritten ihre Pferde zu Schanden aus purer Lust, verbrachten die Sommerzeit in Baden und heirateten zu guter Letzt so um die 40 reiche Erbinnen. In den Extrazimmern der Restaurants, wo man nach Mitternacht soupiert, lachte im Kerzenschein die bunt schillernde Menge der Literaten und Schauspielerinnen. Sie waren verschwendungssüchtig wie Könige, voll ehrgeiziger Ideale und fantastischer Träume. Das war ein Leben hoch über den anderen, zwischen Himmel und Erde, in den Gewitterstürmen. Etwas Sublimes. Was den Rest der Welt anging, so war er verloren, ohne festen Ort, als existiere er nicht. Je näher die Dinge ihr standen, desto entschiedener wandte ihr Denken sich von ihnen ab. Alles, was sie direkt umgab, langweiliges Ackerland, schwachsinnige Kleinbürger, Mittelmaß des Lebens, schien ihr eine Ausnahme auf der Welt, ein besonderer Zufall, in dem sie gefangen saß. Und jenseits davon erstreckte sich ins Unendliche das weite Land von Seligkeit und Leidenschaft. Sie verwechselte in ihrem Begehren die sinnlichen Genüsse des Luxus mit den Freuden des Herzens, die Eleganz der Lebensart und die Feinheiten des Gefühls. Brauchte die Liebe nicht, indischen Pflanzen gleich, vorbereitete Böden, eine besondere Temperatur? Die Seufzer im Mondenschein, die langen Umarmungen, die Tränen, die auf hingegebene Hände fallen, all der Aufruhr des Fleisches und die Sehnsüchte inniger Zuneigung waren also nicht zu trennen vom Balkon der großen Schlösser, die voller Zerstreuungen sind, von einem Boudoir mit Seidengardinen, einem dicken, weichen Teppich, gefüllten Blumenschalen, einem erhöht stehenden Bett, auch nicht vom Glitzer der Edelsteine und den Nestelschnüren der Livree. Der Bursche von der Poststation, der jeden Morgen kam, um die Stute zu striegeln, schlurfte mit seinen derben Holzpantinen durch den Flur. Sein Kittel war löchrig, seine Füße steckten nackt in Schlappen. Das war der Groom in kurzer Hose, mit dem sie vorlieb nehmen musste. Sobald seine Arbeit fertig war, ließ er sich für diesen Tag nicht mehr blicken. Wenn Charles heimkehrte, stellte er sein Pferd nämlich selbst in den Stall, nahm den Sattel ab und zog den Halfter über, während das Dienstmädchen einen Bund Stroh brachte und, so gut es ging, in die Futterkrippe warf. Als Ersatz für Nastasie, die Tost endlich unter Tränenströmen verließ, nahm Emma ein 14-jähriges Mädchen in Dienst. Eine Waise mit sanftem Gesicht. Sie verbot ihr, baumwollene Häubchen zu tragen, brachte ihr bei, dass man die Herrschaft in der dritten Person anredet, ein Glas Wasser auf einem Teller serviert, vor dem Eintreten klopft, lehrte sie bügeln, stärken, beim Ankleiden helfen, wollte aus ihr eine Kammerzofe machen. Das neue Dienstmädchen gehorchte ohne Murren, denn es mochte nicht fortgeschickt werden. Und da Madame immer den Schlüssel am Küchenschrank stecken ließ, nahm sich Felicité jeden Abend ein Häufchen Zucker und aß ihn allein in ihrem Bett, nachdem sie gebetet hatte. Nachmittags ging sie manchmal auf die andere Straßenseite und plauderte mit den Postillionen. Madame blieb oben auf ihrem Zimmer. Sie trug ein weit geöffnetes Hauskleid, das unter dem Schalkragen seines Oberteils ein Plissé-Hemd mit drei Goldknöpfen sehen ließ. Ihr Gürtel war eine Kordel mit dicken Troddeln und ihre granatroten Pantöffelchen zierte ein Bausch breiter Schleifen, der sich über dem Spann wölbte. Sie hatte sich eine Unterlage gekauft, Papierbögen, einen Federhalter und Umschläge, obwohl es niemanden gab, dem sie hätte schreiben können. Sie wischte den Staub von ihrer Etagere, betrachtete sich im Spiegel, griff nach einem Buch und ließ es dann zwischen den Zeilen vor sich hin träumend in den Schoß fallen. Sie hätte gern Reisen unternommen oder wieder in ihrem Kloster gelebt. Sie wollte zugleich sterben und in Paris wohnen. Charles galoppierte bei Regen, bei Schnee über bucklige Wege. Er aß Rührei am Tisch der Bauern, schob den Arm in feuchte Betten, bekam bei Aderlässen den lauwarmen Blutstrahl ins Gesicht, lauschte dem Röcheln, schaute prüfend in Schüsseln, fasste unter viel schmutzige Wäsche. Doch jeden Abend erwartete ihn ein prasselndes Feuer, ein gedeckter Tisch, weiche Möbel und eine Frau in feinen Kleidern, so bezaubernd und wohlriechend, dass man sich fragte, woher dieser Duft kam. Und ob es nicht vielleicht ihre Haut war, die hindurchatmete durch ihr Hemd. Sie bezauberte ihn durch eine Fülle kleiner Annehmlichkeiten. Mal war es eine neue Art, für die Kerzen Tropfenfänger aus Papier zu falten, ein Volant, den sie an ihrem Kleid änderte, oder der ausgefallene Name eines ganz einfachen Gerichts, das dem Dienstmädchen misslungen war, das Charles jedoch genüsslich verschlang bis auf den letzten Bissen. Sie erblickte in Rouen Damen, die an ihrer Uhr eine Unzahl von Berlocken trugen. Sie kaufte Berlocken. Sie wollte auf ihrem Kamin zwei große Vasen aus blauem Glas und kurz darauf ein Nähnecessaire aus Elfenbein mit einem Fingerhut aus Vermeil. Je weniger Charles diese Vornehmheiten verstand, desto stärker wirkte ihr Reiz. Sie erhöhten noch das Vergnügen seiner Sinne und die Behaglichkeit seines Heims. Es war, als läge überall goldener Staub auf dem kleinen Pfad seines Lebens. Ihm ging es gut, er wirkte gesund. Sein Ansehen war vollkommen gefestigt. Die Landleute mochten ihn, weil er nicht eingebildet war. Er tätschelte die Kinder, saß nie im Wirtshaus und flößte außerdem Vertrauen ein durch seinen Lebenswandel. Erfolg hatte er vor allem bei Katarren und Brustleiden. Da Charles große Angst hatte, er könnte seine Schäfchen umbringen, verordnete er meist nur lindernde Säfte, hin und wieder ein Brechmittel, ein Fußbad oder Blutegel. Nicht, dass er sich vor der Chirurgie gefürchtet hätte. Er ließ die Leute reichlich zur Ader wie Pferde, und beim Zahnreißen arbeitete er mit höllischer Kraft. Und schließlich abonnierte er, um sich auf dem Laufenden zu halten, die Ruche Médicale, eine neue Zeitschrift, die ihm einen Werbezettel geschickt hatte. Er las ein wenig abends nach dem Essen. Aber die Wärme im Haus, neben der Verdauung, bewirkte, dass er 5 Minuten später einschlief. Und dann saß er da, das Kinn auf beiden Händen und die Haare hingebreitet wie eine Mähne bis zum Lampenfuß. Emma betrachtete ihn und zuckte die Schultern. Warum hatte sie nicht wenigstens einen jener wortkargen, arbeitswütigen Männer zum Gatten, die bei Nacht Bücher studieren und zu guter Letzt mit 60, wenn die Zeit der rheumatischen Leiden kommt, eine Ordensspange tragen auf ihrem schlecht geschnittenen schwarzen Rock? Sie hätte gern gewollt, dass der Name Bovary, der ja auch ihrer war, berühmt wurde, dass er bei allen Buchhändlern auslag, in allen Zeitungen stand, bekannt war in ganz Frankreich. Doch Charles hatte keinen Ehrgeiz. Ein Arzt aus Yvetot, mit dem er kürzlich bei einer Untersuchung zusammengekommen war, hatte ihn ein bisschen gedemütigt, noch dazu am Bett des Kranken, in Anwesenheit der gesamten Verwandtschaft. Als Charles die Geschichte am Abend erzählte, empörte sich Emma furchtbar über den Kollegen. Charles war gerührt. Er küsste sie auf die Stirn, vergoss eine Träne. Sie aber war außer sich vor Scham. Am liebsten hätte sie ihn geschlagen. Sie ging hinaus auf den Flur, öffnete das Fenster und atmete tief die frische Luft, um sich zu beruhigen. »Dieser armselige Mann, dieser armselige Mann«, flüsterte sie und biss sich auf die Lippen. Sie ärgerte sich auch sonst über ihn. Er bekam mit dem Alter eine plumpe Behäbigkeit. Beim Nachtisch schnitzte er an den Korken der leeren Flaschen. Nach dem Essen fuhr er sich mit der Zunge über die Zähne. Wenn er seine Suppe hinunterschluckte, hörte man bei jedem Löffel voll ein Glucksen, und da er langsam Fett ansetzte, schienen seine sowieso schon kleinen Augen wegen der aufgedunsenen Bäckchen gegen die Schläfen zu wandern. Emma stopfte ihm manchmal den roten Saum seines Unterhemds in die Weste, richtete ihm die Halsbinde oder warf die ausgebleichten Handschuhe fort, die er gerade anziehen wollte. Und das geschah nicht, wie er glaubte, seinetwegen. Es geschah ihretwegen, aus unbezähmbarem Egoismus, nervöser Gereiztheit. Manchmal sprach sie auch über Dinge, die sie gelesen hatte, zum Beispiel eine Romanstelle ein neues Stück oder die Anekdote aus der großen Welt, die in der Gesellschaftskolumne erzählt wurde. Denn immerhin, Charles war jemand, ein stets offenes Ohr, ein stets williger Beifall. Vieles Vertrauliches sagte sie auch ihrem Windspiel und, wenn es sein musste, den Holzscheiten im Kamin und dem Pendel der Uhr. Im Grund ihrer Seele freilich wartete sie auf ein Ereignis. Wie Matrosen in Seenot ließ sie über die Einsamkeit ihres Lebens einen verzweifelten Blick schweifen, suchte in der Ferne nach einem weißen Segel am diesigen Horizont. Sie wusste nicht, wie dieser Zufall aussehen, welcher Wind ihn zu ihr treiben, an welches Ufer er sie bringen würde, ob er Schaluppe war oder Schiff mit drei Decks, schwer von Ängsten oder voller Glückseligkeit bis hinauf an die Ladeluken. Doch jeden Morgen beim Aufwachen erwartete sie ihn für diesen Tag. Und sie lauschte auf alle Geräusche, sprang erschrocken hoch, wunderte sich, dass er nicht kam. Und ersehnte dann, bei Sonnenuntergang, jedes Mal ein bisschen trauriger, den nächsten Morgen. Es wurde Frühling. Sie bekam Atembeschwerden an den ersten warmen Tagen, als die Birnbäume blühten. Anfang Juli begann sie an den Fingern abzuzählen, wie viele Wochen noch blieben bis zum Oktober, denn sie meinte, der Marquis d'Andervilliers würde vielleicht wieder einen Ball geben auf La Vaubyessard. Aber der ganze September verstrich ohne Brief und Besuch. Nach dem Verdruss über diese Enttäuschung blieb ihr Herz wieder leer, und von Neuem folgte das ewige Einerlei der Tage. So würden sie nun weiterrinnen, immer gleich, unübersehbar, und sie brächten ihr nichts. Die anderen Leben, so platt sie auch waren, hatten wenigstens Aussicht auf ein Ereignis. Irgendeine Begebenheit führte zuweilen eine Kette überraschender Wendungen herbei, und das Bühnenbild wechselte. Doch bei ihr geschah nichts. Gott hatte es so gewollt. Die Zukunft war ein pechschwarzer Flur und die Tür am Ende fest verschlossen.